Ein neues Niemandsland beginnt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jaskatz auf Kontrabanda 91.4 FM in Barcelona. Willkommen. Bienvenidas und bienvenidos. Welcome. Die Welt spielt verrückt, aber wir schauen zu oder sind mittendrin, je nachdem. Die einen überleben das Spektakel, die anderen kommen darin um, etwa im Gazastreifen oder auch in Israel, im Raketenkrieg zwischen der israelischen Armee und der Hamas. Wir werden über diesen grotesken Krieg auch heute berichten. Aber es gibt auch ein Jubiläum zu feiern, und zwar den 75. Geburtstag von Udo Lindenberg. Der wohnt ja bekanntlich seit 26 Jahren in einem Hotel. Es ist das Hotel Atlantik in Hamburg. Udo Lindenberg philosophiert in einem seiner neuen Lieder über den Tod. Er begegnet sich plötzlich auf eine sehr intensive Weise selbst, sagt Udo Lindenberg. Über allem, sagt er, habe monatelang das Thema Tod gelegen. Auch im Hotel wurde es immer düsterer. Gäste reisten kurzfristig ab. Das Personal ging auf Kurzarbeit. Das Restaurant wurde geschlossen. Die von Lindenberg so geliebte Bar mit Plastikplanen abgedeckt. Die Gänge abgedunkelt, um Strom zu sparen. Hotel Shining nennt es Udo. Frei nach dem Horrorfilm mit Jack Nicholson. Den hat er sich im Lockdown dann tatsächlich mal oben in seinem kleinen Privatkino angeschaut. Auf Beruhigungstabletten. Und später habe er dann gelacht, die Zwillinge aus dem Film auf dem Gang zu sehen. Udo Lindenberg hat dem Spiegel in seiner neuen Ausgabe eine Art Besuch-Interview gegeben. Das heißt, die Spiegel-Redakteurin Nora Gantenbrink hat Herrn Lindenberg besucht und sie haben da ein bisschen geplaudert. Es ist kein richtiges Interview, aber es ist schön zu lesen, was die Frau Gantenbrink da über Udo und ihre Begegnung und ihren Besuch schreibt. Am Ende, sagt sie, will Lindenberg wieder nach oben in die Panikzentrale, wie er seinen Privatbereich nennt. Er ruft den Fahrstuhl. Auf 26 Hoteljahre bringt er es jetzt. Coco Chanel schaffte fast 35. Ich finde es sehr lustig, dass man so ein Alter überhaupt erreicht als Rock'n'Roll-Exzessor. Mhm. Sagen wir viel Partytime und viel Geschleuder und so. Finde ich wirklich sehr, sehr lustig. Aber sag mal, es gibt die irdische Zeitzählung, ja. Und eigentlich bin ich ja so eine Art Alien. Ich bin ja über Gronau von so einem Meteoriten abgerutscht, auf so ein Doppelkornfeld geknallt und so. Und draußen im Weltall zählen wir keine Geburtstage. Ich bin gerast durch dieses Leben. Bin geflogen aus den Kurven, hab mich selber ausgenockt und immer weiter gezockt. Jo, das ist natürlich Udo Lindenberg. Der Panikpräsident wird 75 Jahre alt. Ich war hinter jeder Grenze. Deutschlands dienstältester Rockmusiker hat Höhen und Tiefen durchlebt. Zum 75. Geburtstag zieht Udo Lindenberg mit dem Song Wieder genauso Bilanz. Den bringen wir ein bisschen später. Hier haben wir einen älteren Song von seinem Album Udo Lindenberg Stark wie zwei von 2008. Ich zieh meinen Hut. Bei mir irgendwie wie eine super starke Melodie. Udo Lindenberg kommt aus Gronau, einer kleinen Stadt im Münsterland, nahe der holländischen Grenze. Die Gronauer sind stolz auf ihren berühmten Sohn, dass sie nicht nur einen ganzen Platz nach ihm benannt, sondern auch eine überlebensgroße Statue aufgestellt haben. Nicht vielen bekannten Persönlichkeiten wird solche Ehre schon zu Lebzeiten zuteil. Mille grazie, vor dir ziehe ich meinen Hut. Du warst immer für mich da, auf dem Highway to Hell. Rockerhelden sterben hier. Udo liebte das Schlagzeugspielen schon als Kind. Als er mit 15 sein Elternhaus verließ, verschlug es ihn nach Düsseldorf, wo er kellnerte und schlagzeugspielend durch die Kneipen tingelte. Später ging er ins Ausland, schließlich landete er in Hamburg und trommelte bei den City Preachers. Er lernte den Bandleader Peter Herbolzheimer kennen und wurde ein immer öfter gefragter Studiomusiker. Schutzengel, der Überstunden schiebt. 1970 lernte Udo den damals schon renommierten Jazzer Klaus Doldinger kennen. Doldinger hörte ihn in einer Bar Schlagzeug spielen und engagierte ihn für seine neue Band Passport. 3 Jahre trommelte Udo für Doldinger. Das war schon eine geile Musik, sagt Udo auch heute noch. Und die Freundschaft mit Doldinger hält immer noch. Ich hatte, du hast mich niemals ausgebucht. 1973 gründete Udo seine erste eigene Rockband, das Panikorchester. Rockmusik mit deutschen Texten, das hatte vor ihm noch keiner gewagt. Zumindest nicht so. Kleine Geschichten aus dem Leben. Texte über Sehnsüchte, kleine und große Menschen, auch über Saufen und Feiern. 1978 waren Udo und sein Panikorchester schon große Stars in Deutschland. Udo feierte zum Beispiel mit Peter Zadek das 5-jährige Bandjubiläum. Was immer bei mir irgendwie super stark. Udo Lindenberg wollte unbedingt in der DDR auftreten. In dem Lied Sonderzug nach Pankow bat er den DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker auf seine üblich schnoddrige Art um Erlaubnis dazu. Die Anfrage wurde fast zu einem Politikum, bis Udo 1983 im Ostberliner Palast der Republik tatsächlich ein Konzert geben durfte. Natürlich unter den wachsamen Augen des Geheimdienstes. Udos Stasi-Akte hat 108 Seiten. Anlässlich seines Konzerts in der DDR hatte Udo Erich Honecker eine Lederjacke geschenkt. Die Antwort aus dem Politbüro war fast witzig. Honecker schickte Udo eine Schalmei. Udo revanchierte sich mit dem nächsten Geschenk. Beim folgenden Treffen mit Honny gab's unter dem Motto Gitarren statt Knarren eine E-Gitarre. Wenn der Tag zu Ende geht und du hängst allein zu Haus und du weißt nicht, wie es weitergeht, musst du wissen, jederzeit. Udo Lindenberg wirkt oft unnahbar, weil er meistens Sonnenbrille trägt. Dennoch ist er offen für seine Fans. Er quatscht mit ihnen, hat für jeden einen coolen Udo-Spruch auf den Lippen, gibt Autogramme und scheut auch nicht vor Selfies zurück. Ein besonderer Moment, hier habe ich ein Foto von ihm, für jeden Fan ist es, wenn Udo seine Brille etwas runterzieht und seinem Gegenüber in die Augen guckt. Alles ist frei. Kennen wir auch aus dem Film Blues Brothers. Wenn sich Musiker und Künstler für Frieden, Flüchtlinge, gegen Krieg und Rassismus engagieren, ist Udo immer mit dabei. 1985 war er Teil der Band für Afrika. Der Erlös vom Song Nackt im Wind ging nach Äthiopien. Mit seinem Künstlerfreund Josef Beuys sang er bei Künstler für den Frieden vor 250.000 Leuten. Heute sagt er Corona-Leugnern und Maskenmuffeln den Kampf an. Locker angestellt an der Achterbahn der Welt. und sind eigentlich immer sehr gut. Irgendwann fing Udo mit dem Zeichnen an. Kleine, comicartige Udogramme. Zeichnungen von dicken Frauen, dünnen Männern, Selbstporträts. Das Lindenwerk umfasst ganze Zyklen wie Panikmetropolen, nackte Akte oder Arschgesichter und andere Gezeichnete. Eine Spezialität sind Udos Likörelle. Das sind Aquarelle aus bunten Likören. Thema Udo und die Frauen. Natürlich gab und gibt es Frauen in Udos Leben. Auf dem Foto von 1994 sitzt er ohne Sonnenbrille zwischen Nina Hagen, mit der er eine Affäre gehabt haben soll, ebenso wie mit Nena und seiner damaligen Freundin Katja. Sie feiern Udos 25-jähriges Bühnenjubiläum. Seit mehr als 15 Jahren hat Udo eine enge Verbindung mit seiner Fotografin und Muse Tine Ackel. Ende der 1980er Jahre wollte Udo nichts mehr wirklich gelingen. Er war mit Mitte 40 noch jung, aber vielen schon zu alt. Er entwickelte sich nicht weiter, trank viel Alkohol und drohte zu einer Karikatur seiner selbst zu werden. Viele Fans wandten sich von ihm ab. Ein prominenter Fan, der Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre, beschreibt diese Phase anschaulich in seinem Buch Panikherz. Ist 2008 brachte Udo eine Platte heraus, die nicht nur seine Fans aufhorchen ließ. Das Beste, was man seit Jahren von ihm gehört hat, fanden auch seine Kritiker. Platz 1 in den neuen Albumcharts. Das hatte vorher keines seiner 33 Alben geschafft. Der Clou: Neben den starken Liedern gibt es auch starke Gäste, unter anderem den Soul-Sänger Jan Delay und die Band Silbermond. Stark wie zwei heißt dieses Album und wie gesagt, da hören wir gerade das Lied Warum du durchhängst. Das war also das Comeback von Udo Lindenberg. Ja, komm, hau rein das Ding. 2011 legte Udo nach. Er traf sich mit weiteren aktuellen deutschen Popstars und 300 Fans in einer kleinen Hamburger Location, spielte ein langes Live-Konzert. Das Album dazu erreichte ebenfalls Platz 1 der Charts. Und spätestens jetzt erschloss sich Udo eine weitere große Fangemeinde. Die Kinder seiner alten Fans. Mit Cluso sang er Cello. Auch das wurde ein Nummer 1-Hit. Ich war mit einem Bekanntschaft, den ich genauso wenig kenne wie du. Ich hab so viel Termin. Ja, wie gesagt, Udo Lindenberg wird 75 Jahre alt, stärker als die Zeit. Udo Lindenberg ist sich treu geblieben, hielt auch in den schweren Zeiten durch. Sein Glaube an sich selbst wurde mit einem erfolgreichen Comeback belohnt. Pünktlich zu seinem 70. Geburtstag am 17. Mai 2016 schnellte sein nachdenkliches und selbstironisches Werk Stärker als die Zeit an die Chartspitze. Auch wenn ihm die Corona-Pandemie einen Strich durch den Tourkalender gemacht hat, ist Udo Lindenberg umtriebig. 2020 erschien das Biopic Lindenberg macht ein Ding, ein Film über seine Jugend und die Anfangsjahre als Musiker. Jetzt zum 75. Geburtstag erscheint das neue Best-of-Album Udopium, das Beste. Und seine Single, wieder genauso, ist auch schon da. Leid, da kann ich nichts dafür, denn mein eigentliches Ich ist im Urlaub. Jetzt noch etwas für Zahlenfreunde und Lindenberg-Fans. Dieses hier, gerade herausgegeben vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment. Mit bislang 52 Alben und 23 Singles kam Udo Lindenberg in seiner langen Karriere auf 1.134 Platzierungen in den deutschen Charts, davon mehr als 153 Mal in den Top 10. Nun könnte eine weitere Platzierung dazukommen, denn pünktlich zum 75. Geburtstag, wie eingangs gesagt, erscheint die neue Scheibe Udopium, auf der er 50 Jahre seiner Musikkarriere nochmal Revue passieren lässt. Hinzu kommt eine neue Single. In dem Song, den werden wir jetzt gleich hören, wieder genauso, unterhält er sich mit dem Tod, dem er sagt, egal was in meinem Leben passiert sei, er würde alles wieder genauso machen. Darauf einen Eierlikör, oder? Ich hab letzte Nacht geträumt, es wär vorbei. Und der Tod stand vor der Tür, ich ließ ihn rein. Wir haben gequatscht bis in den Morgen, so über dies und das. Und dann schaut er mich so an und hat gefragt: Wenn du heute nochmal anfangen kannst von vorn, welchen anderen Weg hättest du vielleicht genommen? Welche Partys ausgelassen und welchen Fehler nicht gemacht? Ich hab kurz überlegt und dann gesagt: Ich will's wieder genauso tun, genauso wie es war. Und es wär wieder genauso gut, genauso ist auch klar. Ich denk jedes Mal, ey, dieses Mal ist vielleicht ja schon das letzte Mal. Doch am Ende bin ich immer wieder startklar. Der Tod verließ mein Zimmer spät in der Nacht. Ich hab mit ihm einen neuen Deal gemacht. Er gibt mir noch ein paar Jahre, bis wir uns wiedersehen. Bis dahin hab ich noch ein paar mehr Storys zu erzählen, denn ich will's wieder genauso tun, genauso wie es war. Mit jedem Höhenflug und jeder Talabfahrt. Ich denk jedes Mal, ey, dieses Mal ist vielleicht ja schon das letzte Mal. Doch am Ende bin ich immer wieder startklar. Oft bin ich den Highway Richtung Hölle schon gefahren. Hab gehofft, ich komm da niemals wirklich an. Ich will's wieder genauso tun, genauso wie es war. Und es wär wieder genauso gut, genauso ist auch klar. Ich denk jedes Mal, ey, dieses Mal ist vielleicht ja schon das letzte Mal. Doch am Ende bin ich immer wieder startklar. Ich Ich hab letzte Nacht geträumt, es wär vorbei. Und ja, ich finde es sehr lustig, aber ich denke bei 70 eigentlich eher so auch an Gründung des Panikorchesters. Wir haben angefangen Anfang 70er Jahre und das waren so Rock'n'Roll-Zeiten, das waren die Zeiten der große Rock'n'Roll-Schub. Ich denke an Jimi Hendrix, ich denke an Who und Led Zeppelin und an diese großen Sounds. Ich denke aber auch an dieses ganze Aufbruch, ein paar Jahre davor, Anti-Vietnam, Bob Dylan und Make Love Not War, weißt du, die ganze, man dachte, man kann mit der Musik richtig was verändern und die Welt zu einem besseren, faireren Ort machen im Universum und so. Und da wollen wir auch wieder dran anknüpfen, weißt du, und also nicht einfach nur Entertainment machen, sondern eben auch ordentliche Inhalte und ja, auch ordentliche politische Positionen. Deine Panikpanik. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 208. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 Krieg und Ideologie. Letzter Teil. Die Zeitschrift El Socialista stellte im Dezember 1936 fest: Die nackte und unumstößliche Wahrheit ist, dass der Versuch unternommen worden ist, eine tote Vergangenheit wieder zum Leben zu erwecken, über deren Barbarei im Spiegel der Geschichte nichts als Verdammnis gesprochen worden ist. In diesem Licht allein muss unser Kampf beurteilt werden, in dem alle moralischen Werte allein von uns vertreten werden. Für beide Kriegslager ging es damit im Kern um einen Kampf gegen dämonische Mächte und für die Errettung Spaniens. Diese verblendete Wahrnehmung sollte alle Vorstöße unweigerlich zum Scheitern bringen, die für eine Vermittlung zwischen beiden Lagern einzutreten versuchten. Auch die von Staatspräsident Azaña Mitte Juli 1938 dramatisch ausgesprochene Mahnung zur Versöhnung nach Kriegsende konnte da keine Früchte tragen. Wenn der Krieg das Ende nimmt, das wir uns wünschen, ist es die moralische Verpflichtung insbesondere derjenigen, die ihn erleiden, aus den abschreckenden Lehren das Bestmögliche zu lernen. Und wenn die Fackel in die Hände anderer Männer und anderer Generationen übergeht, wird die Erinnerung bleiben. Und sobald wieder einmal das hasserfüllte Blut aufwallt und das spanische Wesen sich von Neuem in Intoleranz, Hass und Zerstörungswut hineinsteigert, sollen diese Männer an die Toten denken und sich der Lehren jener entsinnen, die Zorn erfüllt und für ein grandioses Ideal großmütig kämpfend in der Schlacht gefallen sind und jetzt, von der mütterlichen Erde ummantelt, keinen Hass mehr fühlen, keinen Groll mehr hegen und uns mit den sternengleichen, ruhigen und fernen Strahlen ihres Lichtes die Botschaft des ewigen Vaterlandes an alle seine Söhne übermitteln. Friede, Erbarmen und Vergebung. Azaña, Discurso. Aus einer Rede von Präsident Azaña. Zweiter Teil: Repression, Exil und Erinnerung. Die Folgen des Krieges waren niederschmetternd. Allein von den materiellen Schäden sollte die Nation sich lange nicht erholen. Die Industrieanlagen befanden sich in einem desolaten Zustand. Kriegsbedingte Zerstörungen von Eisenbahnanlagen und Frachtschiffen führten zu gravierenden Problemen bei der Versorgung der Bevölkerung. Zudem war wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs kurz nach dem Ende des Spanischen Bürgerkrieges an den Wiederaufbau mit ausländischer Unterstützung nicht zu denken. Ausländische Beobachter verglichen die katastrophale Versorgungslage in Spanien mit der in den von den Deutschen besetzten Gebieten. Der Verlust nahezu der gesamten Devisen- und Edelmetallreserven durch die Waffenkäufe der Republik sowie die gewaltigen Schulden aufgrund der Lieferungen Italiens und Deutschlands banden zudem über viele Jahre die Handlungsfähigkeit der spanischen Wirtschaftspolitik. In direkter Folge der Kampfhandlungen sollen an die 150.000 Menschen ums Leben gekommen sein, was nicht nur ein unermessliches Leid für die betroffenen Familien bedeutete, sondern eine Rückkehr zur Normalität zusätzlich erschwerte, da es sich bei den Toten und Kriegsversehrten vor allem um arbeitsfähige Männer gehandelt hatte. Leid und Elend sollten durch die von den Siegern ausgeübte und ideologisch motivierte Repression in schier unvorstellbarer Weise noch gesteigert werden. Francos Presseoffizier Gonzalo de Aguilera stellt in diesem Zusammenhang gegenüber einem amerikanischen Journalisten nüchtern fest: Unser Programm ist die Tötung eines Drittels der männlichen Bevölkerung Spaniens. Damit wird das Land sauber werden. Aguilera galt zwar als exzentrisch, doch steckten in seinen Äußerungen nicht nur unter den Nationalisten verbreitete Ansichten. Die makabre Feststellung hinsichtlich der gezielten Dezimierung der spanischen Bevölkerung enthält tatsächlich auch den Kern der Zielvorstellungen der Nationalisten. Im Sinne der Sakralisierung des Krieges und in Analogie zur Verfolgung judaisierender Elemente durch die spanischen Herrscher der frühen Neuzeit, die zu einer spirituellen Läuterung der Nation geführt habe, sollte auch der Bürgerkrieg eine Reinigung Spaniens von unspanischen Kräften bewirken. Für Franco war, wie er im Frühjahr 1940 im andalusischen Jaén verkündete, das Leiden einer Nation in historischen Schicksalsstunden keine Laune der Geschichte, sondern eine spirituelle Bußhandlung und die Strafe, die Gott den Menschen bei einer verfehlten Lebensführung auferlege. Auch die katholische Amtskirche empfand genauso. So stellte der Erzbischof von Burgos in einer Predigt im Jahr 1937 fest, dass der Krieg der Fastenzeit gleiche, in dem die Menschen nun für ihre Sünden büßen und Spanien durch das Blutopfer Läuterung erführe. Dies sei unumgänglich als Vorbedingung für die Auferstehung der Nation, die mit dem Sieg der Nationalisten eintreten werde. Im Weltbild spanischer Adliger wie Aguilera kommt aber auch das Konzept der Blutreinheit, Limpieza de Sangre, des Adels zum Ausdruck, das über Jahrhunderte das Denken in Spanien geprägt hat und die Reinheit von als minderwertig wahrgenommenen Fremden, vor allem jüdischen Einflüssen, beschrieb. Der Krieg wurde damit nicht nur als Kampf gegen den Marxismus oder gegen die Söhne Kains geführt, sondern darüber hinaus gegen eine als krank wahrgenommene Bevölkerung. Indem reaktionäre Gestalten wie Gonzalo de Aguilera das Proletariat gerade heraus als Ratten und Läuse bezeichneten, ihm keinerlei Rechte zugestanden, zumal es mit dem Bacillus des Bolschewismus infiziert, nichts als Plagen verbreite, treten neben religiöse oder politische Argumente auch biologistisch begründete Überzeugungen hervor. Der Militärpsychiater Antonio Vallejo Nágera, der während des Bürgerkrieges eine Vielzahl psychiatrischer Kliniken im nationalistischen Machtgebiet unterhielt, verschrieb sich folgerichtig der Idee, die biologistisch begründete Minderwertigkeit von Marxisten wissenschaftlich zu begründen. Der Marxismus wurde damit als genetisch bedingte psychische Krankheit beschrieben. So entstand eigens eine der psychiatrischen Abteilung des Heeres unterstellte psychologische Forschungsstelle, um an internierten Republikanern die pathologischen Wurzeln des Marxismus zu erforschen. Die Konsequenz war klar. Die gottgewollte soziale Ordnung könne nur wiederhergestellt werden, wenn das als infiziert diagnostizierte Fleisch chirurgisch aus dem Volkskörper herausgetrennt werde. Erst damit könne die nationale Psyche und Physis wieder gesunden. Die Reinigung Spaniens durch die physische Vernichtung alles als unspanisch wahrgenommenen Lebens setzte nicht erst mit Kriegsende ein. Vielmehr wurden bereits unmittelbar mit dem Vorrücken der nationalistischen Einheiten im eroberten Gebiet die Dörfer nach Roten durchsucht, um sie kurzerhand zu liquidieren. Die Gewaltmaßnahmen, die vor allem von Falange-Milizen und Karlisten ausgingen, betrafen im Wesentlichen die Mitglieder von sozialistischen, kommunistischen und anarchistischen Organisationen. Allein die Mitgliedschaft in einer Arbeiterorganisation führte während des Bürgerkrieges für gewöhnlich zur Exekution der Betroffenen. Das Belastungsmaterial stammte dabei üblicherweise von den örtlichen Pfarrern und ortsansässigen Anhängern der Nationalisten. Darüber hinaus wurde in Salamanca eine umfangreiche zentrale Datensammlung aus erbeuteten Unterlagen und Archiven zusammengestellt und ausgewertet, um gezielt gegen weitere, als Staatsfeinde verdächtige Personen vorgehen zu können. Normalerweise fanden stets mehrere Wellen der Repression in den jeweiligen Ortschaften statt. Nachdem bei einer ersten Aktion noch recht unkoordiniert exponierte Repräsentanten republikanischer Organisationen auf Fingerzeig hin und ohne förmliche Verfahren erschossen worden waren, erfolgte die nächste Stufe der Repression mit Institutionalisierung der Herrschaft im nationalistischen Machtbereich auf der Grundlage von Kriegsgerichtsurteilen. Dass aber mit der Einrichtung von Gerichten lediglich der Schein der Legalität gewahrt wurde, zeigt sich exemplarisch an den Äußerungen des Adjutanten von General Queipo de Llano, wonach der für die öffentliche Ordnung zuständige Offizier in Sevilla täglich an die 60 Todesurteile unterschreibe, ohne die Akten gelesen zu haben. Denn nur auf diese Weise könne Spanien gründlich von Marxisten befreit werden. Die Willkür, mit der vorgegangen wurde, war nach Michael Richards beabsichtigt, denn sie unterstützte die Ziele der Repression, indem sie das Angstgefühl innerhalb der Bevölkerung verstärkte. Allein in Malaga führten die Terrorakte in den Folgewochen nach der Eroberung der Stadt Anfang Februar 1937 zu über 2500 Opfern. Für Córdoba hat Fernando Moreno eine Gesamtzahl von 9.579 Opfern der Säuberungen ermittelt. Und für das ebenfalls andalusische Huelva geht die Forschung von mindestens 8.000 Opfern aus. Nach der Eroberung Barcelonas Ende Januar 1939 kündigte sich auch hier das Massaker an, als Innenminister Serrano Sunyer einem deutschen Journalisten eine zynische Diagnose zur Lage in der Stadt lieferte. Die Stadt sei durch und durch vom Bolschewismus durchsetzt und die spanische Seele erstickt worden. Die Bevölkerung sei in jeder Hinsicht krank, so dass man der Stadt die Pflege angedeihen lassen werde, die einem Kranken zustehe. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 208. Eine Niemandsland-Produktion, 2021. Literaturhinweis. Ich empfehle das Buch von Carlos Collado Seidel, »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts«. Erschienen im Jahr 2006 im CH Beck Verlag in München. Carlos Collado Seidel lehrt als Privatdozent neuere Geschichte an der Universität Marburg. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás con un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Wir können keine Amsterdam so Zombies, schon wieder brutal draufgehauen. Total blind im Rassenwahn, zünden sie nachts Häuser an. Aber jetzt klären wir in unserer Stadt, dass keins Kind was zu sagen hat. Wir fegen los wie einer kann, und gegen uns kommt keiner an. Wir sind die Panther, die Panikpanther. Aufs dunkle Land ein heller Blitz, der Nazi macht nur Flitze Flitz. Wir sind die Panther, die Panikpanther. Und wir hauen mit den Tatzen, den Skins auf die Glatzen. Das Einzige, was die verstehen, also Faschos, vergisst euch, keiner vermisst euch. Wir wollen euch nur noch von hinten sehen. Doch am liebsten bleiben die Fäuste kalt, die Panther stehen nicht auf Gewalt. Wir sind die Panther, Panikpanther. 现在收听的你们 Slam 一个电台节目，在德国对历史文化和政治在巴塞罗那问候。 In unserer Sendereihe Fremde Podcasts gibt es auch diese Woche wieder ein Audio, kritische Analysen und Hintergründe zu aktuellen Themen der Zeitgeschichte. Le Monde Diplomatique. Vater des ewigen Feuers. Über Chauvinismus, Moorhuhnjagd und eine Welt in Flammen. Von Arjen Chavisi. Auf dem Ölfeld Baba Gurgur in der Nähe von Kirkuk brennt es seit mehr als 4000 Jahren. Durch Risse im Gestein bahnt sich Methan aus tieferen Schichten der Erdkruste seinen Weg an die Oberfläche und nährt die Flammen. Auf Kurdisch bedeutet Baba Gurgur Vater des ewigen Feuers. Möglicherweise war es dieses Feuer, in das der babylonische König Nebukadnezar im Alten Testament die Israeliten Sadrach, Mesach und Abednego werfen ließ, weil sie sich weigerten, einer goldenen Götterstatue zu huldigen. Die drei wurden nach der im Buch Daniel erzählten Legende durch göttliches Eingreifen vor dem Feuertod gerettet. Kurdische Frauen reisten einst von weit her nach Baba Gurgur, um für die Geburt eines Sohnes zu beten. Heutzutage sind es andere Orte, an denen feuergefährliche Rituale um das künftige Geschlecht eines ungeborenen Kindes abgehalten werden. Auf sogenannten Gender-Reveal-Partys die vor allem in den USA beliebt sind, wird feierlich enthüllt, ob das erwartete Baby ein Junge oder ein Mädchen wird. Oft kommt dabei rosa oder blaues Feuerwerk zum Einsatz. Anfang September letzten Jahres setzte der Feuerwerkskörper einer Gender-Reveal-Party im kalifornischen Eldorado einen benachbarten Wald in Brand. Das Feuer brannte 3 Wochen, mehr als 9000 Hektar fielen ihm zum Opfer. Ein Feuerwehrmann kam bei den Löscharbeiten ums Leben. Allein letztes Jahr sind in Kalifornien bei nahezu 10.000 Waldbränden 4% der Waldfläche, 16.800 Quadratkilometer, vernichtet worden. Das Ausmaß der Brände ist auf 2 Dinge zurückzuführen. Erstens den Klimawandel, denn der sorgt für eine immer längere Brandsaison, neue Temperaturrekorde und ausgedörrte Wälder, in denen der kleinste Funke zur Katastrophe reicht. Zweitens wird in Kalifornien seit 100 Jahren jeder Waldbrand radikal bekämpft. Die amerikanischen Ureinwohner wussten, wie wichtig es ist, das Unterholz etwa alle 10 Jahre abzubrennen, damit es keinen Zunder für größere, kaum berechenbare Brände liefert. In den Jahresringen alter Bäume zeigen sich die Spuren dieser vorbeugenden Brände, die in regelmäßigen Abständen ihre Rinde versenkten, ohne die Bäume selbst zu töten. Wenn das falsche Regime der Feuerunterdrückung aufgegeben wird, werden zukünftige Dendrochronologinnen die Marginalisierung indigenen Wissens daran ablesen können, dass ein Jahrhundert lang die Brandnarben in den Jahresringen alter Bäume fehlen. Wenn es fortgeführt wird, gibt es vielleicht keine Bäume mehr, die diese Geschichte erzählen könnten. Auch kältere und feuchtere Orte sind nicht vor Wald- und Buschbränden sicher. Nördlich des Polarkreises standen im letzten Sommer weite Flächen Sibiriens in Flammen. Statt ausgetrockneter Wälder prägen hier Torfmoore die Landschaft. Sie bildeten sich am Ende der letzten Eiszeit. Riesige Mengen an Kohlenstoff sind hier in langsam verrottenden Pflanzenresten gespeichert. Die sibirische Brandsaison begann 2020 früher als üblich und dauerte länger. Von Januar bis Ende August bliesen die Brände 244 Megatonnen CO2 in die Atmosphäre. Damit übertraf 2020 die bereits rekordverdächtigen Emissionen vom Vorjahr um 63 Megatonnen. Das sind mehr als die jährlichen Emissionen von Belarus oder Marokko. In Großbritannien verschleppt die Regierung von Boris Johnson, der eine semisexuelle Liebe zur Fuchsjagd hegt, derzeit ihr Versprechen, das absichtliche Abbrennen von Torfmooren zu verbieten. Die Brände befördern das Wachstum neuer Heidekrauttriebe, die dem schottischen Moorschneehuhn als Nahrung dienen. Während der Moorhuhnjagdsaison von Mitte August bis Mitte Dezember werden andere Raubtiere, Füchse, Wiesel, Hermelin und Raubvögel, die den menschlichen Jägern Konkurrenz machen könnten, in Fallen gelockt und gefangen. Durch die vorsätzlich gelegten Brände werden Ökosysteme zerstört, die Gefahr von Waldbränden wächst und Überschwemmungen fallen heftiger aus, weil die Böden immer weniger Wasser aufnehmen und halten können. Die Trockenlegung und Zerstörung von Torflandschaften setzt Kohlendioxid frei. Beim Verbrennen emittiert Torf mehr Kohlenstoff als Kohle. Doch als wäre der ökologische Schaden, der in den Moorhuhnjagdgebieten angerichtet wird, nicht schon groß genug, wird diese Umweltzerstörung auch noch mit Agrarsubventionen belohnt. Britische Steuerzahler, von denen die meisten wahrscheinlich noch nie einen Moorhuhn gesehen haben, finanzieren diese Praxis jedes Jahr mit Millionen von Pfund. Die Kosten für den opulenten Lebensstil einer kleinen Minderheit tragen die anderen. Auch weltweit zeigt sich dieser Trend. Neue Untersuchungen von Oxfam und dem Stockholm Environment Institute weisen darauf hin, dass das reichste 1% der Weltbevölkerung doppelt so viel CO2-Ausstoß verursacht wie die ärmsten 50%. Diese wenigen überziehen rücksichtslos das globale Emissionsbudget und ziehen alle anderen mit in die roten Zahlen. Beim Parteitag der Tories Anfang September 2020 versprach Boris Johnson mehr Windkraft. Weit draußen auf hoher See werden wir die Böen ernten, prophezeite er. Aber der Energiesektor ist nicht der einzige Produzent von Treibhausgasemissionen. Auch die Landnutzung, einschließlich der Torfgebiete, spielt dabei eine Rolle. Dass ausgerechnet eine Gender-Reveal-Party die Ursache einer Brandkatastrophe gewesen sein soll, besitzt einigen Symbolwert. Die Politikwissenschaftlerin Kara Daggett hat für den Zusammenhang zwischen männlicher Identitätskrise und Klimakollaps den Begriff der Petromasculinity, Petromaskulinität, geprägt. Er bezeichnet eine Sehnsucht nach traditionellen, autoritären Machtstrukturen und ökonomischen Verhältnissen, die solche Strukturen begünstigen. Mit Rassismus, Sexismus und der Leugnung des Klimawandels setzen sich die Petromaskulinisten gegen den Zerfall ihrer Welt zur Wehr. Donald Trump wiederholt in seinem Wahlkampf 2020 noch einmal den Slogan, den er im Zusammenhang mit dem Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen 2017 geprägt hatte. Ich vertrete die Bürger von Pittsburgh, nicht die von Paris. Die Aussage ist natürlich vollkommener Stuss, aber im Subtext schwingt deutlich hörbar Nostalgie mit. Die Sehnsucht nach den guten, alten, schmutzigen Industrien und ölverschmierten Händen hart arbeitender Männer. In seinem Brief aus dem Gefängnis von Birmingham lobte Martin Luther King den zivilen Ungehorsam der alttestamentarischen drei Männer im Feuer, Sadrach, Messach und Abednego, weil sie in der Überzeugung handelten, dass ein höheres moralisches Gesetz auf dem Spiel stand. Bevor Nebukadnezar das goldene Götzenbild anfertigte, vor dem die drei nicht niederknien wollten, träumte er von einer großen Statue, deren Kopf aus feinem Gold, deren Brust und Arme aus Silber, deren Beine aus Eisen und deren Füße teils aus Eisen, teils aus Ton sind. Daniel deutet den Traum Nebukadnezars wie folgt: Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Erwin Chavisi ist Dozentin für Ethik an der Brighton and Sussex Medical School. Aus dem Englischen von Anna Lerch. Ist schon alles ziemlich trist, wenn man besorgter Bürger ist. Denn ob Champagner oder Ganja oder Traumstrand, fast alle schöne Dinge kommen aus dem Ausland. Ich glaub auch ich wär voller Hass, gib es Musik nur ohne Bass. Eine Katastrophe wär's auch kulinarisch, denn exotische Aromen sind nicht arisch. Spaß. Und darum sind sie voller Hass. Tut mir leid, das geht zu weit. Ohne Spaß, da hab ich meine Bedenken. Porsche vor der Tür, Konto in der Schweiz. Alles gar nicht schwarz, nur bitte keine Menschen. Sorry, da bin ich lieber unter meinesgleichen. Wo soll das alles hier noch enden? Paar Krümel, Knäcke, Brot für die Welt müssen reichen. Die kann ich euch ja gerne spenden. Da bauen wir jetzt auch nicht weiter diskutieren, nein. Mir egal, was ihr dagegen habt. Wer sagt, ich hab was gegen Ausländer, kann ich sein. Mein bester Freund kommt aus Dänemark. Nee, ich bin nicht intolerant. Leben und Leben lassen, alles schön und gut und richtig. Nur bitte nicht in diesem Land, vielen Dank. Das fände ich wirklich nicht so witzig. Sie hatten alle noch nie Spaß. Und warum sind sie voller Hass? Sie wissen gar nicht, wie das geht. Wie man liebt und wie man lebt. Sie hatten alle noch nie Spaß. Und warum sind sie voller Hass? Sie wissen gar nicht, wie das geht. Wie man liebt und wie man lebt. Seit vielen Wochen nun versucht die Bundesregierung, die Tageszeitung Junge Welt zu kriminalisieren und hat ihnen den Inlandsgeheimdienst, den Verfassungsschutz, auf den Hals gehetzt. Bundesregierung gegen Junge Welt. Wir hören jetzt einen Mitschnitt von der Veranstaltung Erich Fried 100, die am 8. Mai in der Ladengalerie der Tageszeitung Junge Welt stattgefunden hat. Ich habe bereits vorhin angekündigt, wir werden heute ein außerordentlichen Part ins Programm einschieben. Es geht um den Fall Beobachtung der Tageszeitung Junge Welt durch den Verfassungsschutz. Es ist gar kein Thema, was so weit weg ist von dem, was in vielen Aspekten heute Abend zur Sprache kommt oder noch kommen wird. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Erich Fried wäre nach dem, was die Bundesregierung für richtig hält, heutzutage Verfassungsfeind. Mit vielen Äußerungen und Tätigkeiten, die er getätigt hat. Die Bundesregierung unterstellt die Verfassungsfeindlichkeit all denjenigen, die bestimmte Dinge nicht als Gott gegeben nehmen, die annehmen, dass es weiterhin soziale Klassen in dieser Gesellschaft gibt, die beispielsweise den Marxismus als Analyseinstrument verwenden. Betroffen dadurch werden Linke, fortschrittliche Menschen, aber längst nicht nur. Dies ist ein Generalangriff. Kurz zur Genese dieses Falls. Die Tageszeitung Junge Welt wird seit 2004 in den jährlichen Berichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz regelmäßig erwähnt als in Anführungszeichen linksextremistische Organisation. Wir, Redaktion der Tageszeitung Junge Welt, finden dies falsch, politisch gefährlich. Wir sind keine Organisation. Wir erstellen ein journalistisches Produkt. Trotzdem werden wir in dieser Art und Weise bekämpft und der Versuch dahinter, uns klein zu halten, ist offenkundig. Wir haben aus diesem Anlass einen offenen Brief verfasst an die Mitglieder der Fraktionen des Deutschen Bundestages mit der Bitte um Stellungnahme, wie die einzelnen Parteien sich dazu verhalten, dass die Junge Welt als einzige Zeitung in Deutschland vom Inlandsgeheimdienst beobachtet wird. Die Partei Die Linke, das heißt ihre Bundestagsfraktion, hat unter anderem darauf reagiert und hat eine kleine Anfrage gestellt an die Bundesregierung, mit der Aufforderung an die Bundesregierung zu erklären, warum ausgerechnet die Junge Welt derart bekämpft und unterdrückt wird. Die Bundesregierung hat geantwortet. Der Jahrestag 5.5., passend Geburtstag von Karl Marx, 3 Tage vor dem Tag der Befreiung, den wir heute begehen können, könnte symbolträchtiger nicht sein. Dieses Papier, was uns die Bundesregierung da präsentiert, stellt uns alle, nicht nur die Redaktion der Jungen Welt, nicht nur unser Magazin für Gegenkultur, Melodie und Rhythmus, sondern sämtliche fortschrittlichen aufklärerischen Medien unter Verdacht und bringt sie in Gefahr. Ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen Rolf Becker, Schauspieler, Verdi-Kollege. Rolf wird uns eine kurze Einschätzung zu diesem Papier der Bundesregierung geben. Ich bedanke mich und übergebe an Rolf. Ich bedanke mich für die Begrüßung. Ich habe die Mitteilung, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine Tageszeitung unter Beobachtung gestellt wird, verdächtigt wird, verfassungsfeindliche Ziele zu verfolgen. Mit Erstaunen einerseits gelesen, andererseits kam für uns als Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen diese Mitteilung nicht besonders überraschend. Wir haben Schritte in dieser Richtung schon eine Weile erwartet. Die herrschende Klasse reagiert in der Regel so, wie sie erwartet, dass die von ihnen Beherrschten reagieren könnten. Die Unruhe in der Bundesrepublik nimmt zu. Die wirtschaftliche Lage verschärft sich weltweit bis hin zu drohenden Konflikten. Entsprechend denke ich diese Maßnahme. Als Schauspieler habe ich dabei ein ganz großes Bedenken. Das weitet sich ja aus, wenn wir mit Begriffen wie Klassengegensätze, Klassenkampf, Marxismus und so weiter, mit diesen Begriffen zurückhaltend oder gar nicht mehr umgehen dürfen. Was hat das zur Konsequenz? In wenigen Tagen beginnen die Feiern, ich werde da auch sprechen in Hamburg, zum Gedenken an die Bücherverbrennung 1933. Ich werde diesen Sachverhalt da zur Sprache bringen, weil dazu gehört ja, was indirekt angegriffen wird, unser gesamtes Erbe, nicht nur was Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg und so weiter betrifft, sondern auch einen großen Teil der Literatur der Weimarer Zeit von Brecht, Heine, wir können vor die Weimarer Zeit greifen, die Brüder Mann und so weiter. Die Frage ist, wohin bewegt sich dann die Kultur- und die Kunstszene? Es wird wahrscheinlich einen Einschüchterungseffekt haben jetzt, wenn bekannt wird, was da beschlossen worden ist. Ich hoffe, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen widersetzen. Ich bedauere, dass Erich Fried nicht bei uns sein kann, um Stellung dazu zu nehmen. Aber ich habe einen kleinen Text von ihm rausgesucht, der, denke ich, klar macht, was er heute in etwa sagen würde, wenn er von dieser Maßnahme erfahren könnte. Der Text ist etwas schwierig, er verlangt ein wenig Entschlüsseln, er ist auf Jandelsche Weise geschrieben. Verstandsaufnahme. Der Befassungsschutz verschützt die Versitzenden vor denen, die den Verhörden als bestockte Beschwörer verkannt sind, weil sie eine Beänderung der Lebensverdingungen wollen durch Bewandlung der Produktionsverhältnisse. Produktionsbehältnisse, schreibt er sogar. Ein wohlverstallter Veramtenapparat leistet Bezicht auf eigenes kritisches Denken. Die Herrschenden aber halten Verratungen ab, wie sie die Verherrschten davon abhalten können. Sich verdrückt und um ihr Leben vertrogen zu fühlen. Ein Heer von Bedummern. Ein Heer von Bedummern will sie zur Selbstverherrschung erziehen und verarbeitet zu diesem Zweck die Normalbebraucher mit Verschwichtigungen und Betröstungen. Aber seht die Behafteten und ihre verwaffneten Verwacher und was die Gerichte bezapfen, vor die man sie stellt. Seht euch diese Verweisbefahren an, die Haftverfehle, die Bestöße gegen das Grundrecht, die Bedrehungen und ausweichenden Verscheide, dann die Hauptbehandlung und die begnügten Verrichterstatter und zuletzt die Beurteilten und die vergnadigten Kronzeugen. Wie viel Bestellung, wie viel heimliches Einbenehmen, wie viel Bekommenheit angeblich belässlicher Menschen, die verstochen sind von ihren berauschbaren Rollen, von Verförderungsbesprechungen oder auch nur von der Verrufung auf ihre Treue als Diener des Staates. Seht die Bemarktung der menschlichen Arbeitskraft, die Bezahnung der Staatsorgane in immer neuen Verreichen. Seht die Verleidigung der Würde des Menschen und fragt euch dann, ob ihr das verjahen wollt oder beneinen. So wie ich. Ganz herzlichen Dank. Rolf Becker interpretiert Erich Fried in einem Gedicht, was wie der Hammer auf den Nagel passt, möchte ich fast sagen, zur heutigen Situation, wie im Übrigen vieles aus Frieds Werk sehr zeitlos ist und wie auf den Tag geschrieben, auf die Umstände geschrieben, wirkt. Wir haben diesen Fall hier exemplarisch geschildert, auch wenn er formal uns betrifft. Es wird nicht dabei bleiben. Es geht hier nicht um die junge Welt, nicht mal in erster Linie, sondern an uns wird getestet, was möglich ist, was gemacht werden kann, ohne dass sich Widerstand dagegen regt. Es ist Abend und ich bin ganz allein zu Hause. Früher konnte ich oft abends nicht einschlafen, weil mich die Sorgen des nächsten Tages so bedrückten. Aber jetzt ist jemand da, der alle großen und kleinen Probleme für mich löst. Und ihm singe ich dieses Lied. Manager, Manager, Manager, erledigt das für mich. Sag mein Manager, Ja, das waren noch Zeiten, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Rio Reiser lebte noch, die Mauer stand noch und der Tonsteine Scherben-Liedsänger gab ein Live-Konzert in der Seelenbinderhalle in Berlin, Hauptstadt der DDR, 1988. Originalmitschnitt des Jugendfernsehens der DDR. Rio Reiser. Doch kommen wir jetzt zu den Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die Katastrophen und vermischten Meldungen für die Woche vom heutigen 17. bis zum 24. Mai 2021. Planet Erde. Hitzestress in der Arktis. Der Spiegel kommt heute mit einer brutalen, niederschmetternden Meldung. In der Arktis herrschen aktuell Temperaturen von bis zu 30 Grad. Ja, Sie haben richtig gehört, bis zu 30 Grad. Dort ist es viel heißer als am Mittelmeer. Ein Bericht des Arktischen Rates warnt, dass sich die Region dreimal so schnell erwärmt wie der Rest des Planeten. In der Arktis werden seit einigen Tagen ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. Am heutigen Donnerstag, dem 20. Mai 2021, zeigten die Messstationen im nördlichen Russland mehr als 30 Grad an. Gleichzeitig ist es in Resteuropa für die Jahreszeit zu kühl. In Marseille waren es heute nur 22 Grad, in Barcelona 20 und in Berlin nur 16 Grad. Der britische Meteorologe Scott Duncan nannte die Temperaturen in der Arktis überraschend hoch. Grund für den hohen Temperaturunterschied zwischen Mittelmeerraum und Nordrussland sei die aktuelle Lage des Jetstreams, eines Windbandes in der Atmosphäre, das im Bereich der Nordhalbkugel von West nach Ost weht, teils mit bis zu 500 Kilometern in der Stunde. Das Windband hält laut Duncan gerade die kühle Luft über einem Großteil des Kontinents, während ein Hochdruckgebiet über Russland blockiert ist. Extreme Temperaturunterschiede seien in einigen Regionen der Arktis nicht ungewöhnlich, so der Meteorologe. Allerdings häuften sich diese Ausschläge seit einigen Jahren. Auch der deutsche Wetterdienst blickt erstaunt auf die Wetterereignisse in der Arktis. Dort sei es momentan für die Jahreszeit ungewöhnlich warm, heißt es. Zwar gäbe es noch keinen Monatsrekord, aber schon einige Tagesrekorde bei den Temperaturen. Derzeit werde von der World Meteorological Organization, WMO, der Hitzerekord von 38 Grad in Werschojansk geprüft. Allerdings wurde diese Temperatur im Juni gemessen. Das Besondere ist, dass diese Temperaturen so früh im Jahr erreicht werden, sagt auch Jörg Hartmann vom Alfred-Wegener-Institut dem Spiegel. Temperaturen von 30 Grad Celsius würden im Sommer regelmäßig erreicht. Allerdings sei es dafür eigentlich noch zu früh. Wir wissen schon seit einigen Jahren, dass sich die Arktis stärker und schneller erwärmt als die mittleren Breiten, so Hartmann. Rekorde dieser Art sind zu erwarten und auch für die nächsten Jahre vorprogrammiert. Das bestätigt auch ein aktueller Bericht des Arktischen Rates, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Polarregion hat sich demnach seit 1971 dreimal schneller als der Rest des Planeten erwärmt. Zwischen 1971 und 2019 stieg die durchschnittliche Jahrestemperatur in der Arktis um 3,1 Grad Celsius, auf der Erde insgesamt dagegen um 1 Grad Celsius. Der Bericht wurde vom Arctic Monitoring and Assessment Program erstellt. Eine Arbeitsgruppe des Arktischen Rates. Dem zwischenstaatlichen Gremium gehören neben Russland und den USA Kanada, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland und Island an. Dem Bericht zufolge könnten die Temperaturen in der Arktis bis zum Ende des Jahrhunderts um 3,3 bis 10 Grad im Vergleich zum Durchschnitt im Zeitraum zwischen 1985 und 2014 steigen. Die Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem seien riesig. Auch die 4 Millionen Bewohner der Region bekommen die Konsequenzen des Klimawandels immer stärker zu spüren. Die Arktis ist ein echter Hotspot des Klimawandels, sagt der Glaziologe Jason Box, einer der Autoren des Berichts. Die Region verzeichne auch immer häufiger und länger Wärmezeiten im Winter. Bereits am Mittwoch hatten Forscher in einer Studie zudem vor durch die Klimaerwärmung begünstigten sogenannten Zombie-Bränden in der nördlichen Hemisphäre gewarnt, die unter der Erdoberfläche überwintern. Bleiben wir beim Thema Planet Erde. Auch in der Antarktis sieht es nicht gut aus. Am Südpol hat sich ein enormer Eisberg gelöst, der flächenmäßig größer ist als die spanische Urlaubsinsel Mallorca. Mit rund 4.320 Quadratkilometern sei der Koloss derzeit der größte Eisberg der Welt, meldete die Europäische Weltraumorganisation ESA mit Sitz in Paris. Entdeckt wurde der Eisberg mit der Bezeichnung A76 auf aktuellen Satellitenbildern der Copernicus Sentinel 1 Mission. Demnach hatte er sich aus der westlichen Seite des Ronne-Schelfeises im Weddellmeer im Nordwesten der Antarktis abgelöst. Das Weddellmeer ist das größte der rund 14 Randmeere des südlichen Ozeans am arktischen Kontinent. In der Antarktis brechen regelmäßig riesige Eismassen ab. Experten sprechen auch von Kalben. Durch den Klimawandel kam es in den vergangenen Jahren jedoch gehäuft zu Eisabbrüchen. Die antarktische Halbinsel gehört zu den sich am schnellsten erwärmenden Regionen der Erde. Im Durchschnitt ist es dort inzwischen fast 3 Grad wärmer als noch vor 50 Jahren. Fast 90% der Gletscher an der Westküste der Halbinsel haben sich im vergangenen halben Jahrhundert deutlich verkleinert. Die Namen der Eisberge setzen sich traditionell aus einem Buchstaben für das Gebiet in der Antarktis, in dem sie erstmals gesichtet wurden, und einer laufenden Nummer zusammen. Mit einer Länge von rund 170 Kilometern und einer Breite von 25 Kilometern ist A76 zwar deutlich schmaler als Mallorca, aber dafür länger. Von der Fläche her ist der Eisberg deshalb etwas größer als die Insel im Mittelmeer. Bislang hatte der Eisberg A32a als aktuell größter gegolten. Er kommt auf eine Fläche von etwa 3880 Quadratkilometern und treibt ebenfalls im Weddellmeer. Und noch eine Meldung zum Thema Klima. CO2-Ausstoß per Gesetz verbieten. Die Stiftung Klimaneutralität schlägt Regeln zum Ende von Öl, Gas und Kohle vor. Das soll den Ausstieg billiger und Investitionen sicherer machen. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein muss. Aber wie der dafür notwendige Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas ablaufen soll, dazu hat sie bisher noch keine Idee veröffentlicht. Dafür legt jetzt die Stiftung Klimaneutralität ein Konzept vor. Demnach müsste das Parlament so schnell wie möglich die Gesetze so ändern, dass die Nutzung von fossilen Brennstoffen bei Industrie, Verkehr, Gebäude und Energiewirtschaft nach dem 31. Dezember 2044 verboten wird. Das sagte Rainer Barke, der ist Direktor der Stiftung, am Dienstag bei der Präsentation des Vorschlags, der durch ein juristisches Gutachten untermauert wird. Barke drängt zur Eile. Zitat: Wenn hier Zeit vergeudet wird, besteht die Gefahr, dass heute klimaschädliche Fehlinvestitionen getätigt und morgen Entschädigungsansprüche gegenüber dem Staatshaushalt geltend gemacht werden. Die Milliardenbeträge, die von den Energiekonzernen im Rahmen des Kohleausstiegs gefordert werden, zeigen, wohin das führen kann. Das Problem: Wer heute eine Anlage bauen will, die mit Öle, Gas oder Kohle betrieben wird und die geltenden Voraussetzungen erfüllt, hat rechtlich einen Anspruch auf unbefristete Genehmigung. Erst 2020 haben Unternehmen in Deutschland 1,5 Milliarden Euro in neue Gasleitungen investiert, heißt es von der Stiftung. Nach den bisherigen Vorschriften werden diese Investitionen über 45 Jahre abgeschrieben. Aber schon in 24 Jahren muss ein klimaneutrales Deutschland ohne fossiles Gas, Öl und Kohle auskommen. Deshalb sollte ein Verbot dieser Stoffe so früh wie möglich festgeschrieben werden, heißt es auch im Gutachten der Kanzlei Becker, Büttner und Held. Das schütze vor gestrandeten Investitionen der Unternehmen und Schadensersatzforderungen an den Staat. Mit einem Artikelgesetz des Bundestags müssten einige Vorschriften geändert werden, etwa zum Emissionsschutz, zum Betrieb von Gebäuden, zum Bergbau und zur Energiewirtschaft. In allen würde festgelegt, dass ab 1. Januar 2045 keine fossilen Brennstoffe mehr verheizt werden dürfen. Durch Pipelines dürfte dann kein fossiles Gas mehr fließen. Ràdio Lliure a Barcelona. 30 anys, contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú, ni Mansland. Thema Krieg zwischen Israel und Palästina. Der Bundestag debattiert über die Eskalation zwischen Palästina und Israel. Drei Vereine wurden verboten. Der Bundestag befasste sich am Mittwoch in einer von den Regierungsfraktionen CDU, CSU und SPD einberufenen Debatte mit den tödlichen Eskalationen zwischen Israel und Palästina. Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD verurteilte den Raketenterror der Hamas. Dieser sei durch nichts zu rechtfertigen, auch nicht durch die Ereignisse auf dem Tempelberg am letzten Wochenende. Maas zufolge habe die Hamas die Eskalation bewusst herbeigeführt. Er forderte, dass die Gewalt auf beiden Seiten schnellstmöglich beendet werden müsse, wobei Israels Luftschläge auf zivile Gebäude in palästinensischen Gebieten nicht im Fokus seiner Kritik standen. Ein Drei-Stufen-Plan sehe einen Waffenstillstand und diplomatische Gespräche ebenso vor, wie Schritte, um die komplexen Ursachen des Konflikts anzugehen. Dem außenpolitischen Sprecher der Fraktion Die Linke, Gregor Gysi, zufolge stimme es nicht, dass die Hamas für ihre Angriffe keine Gründe gehabt habe. Allerdings habe sie keine, die diese rechtfertigten. Selbst in einem Krieg dürften niemals zivile Ziele angegriffen werden. Maas sprach sich zudem dafür aus, antisemitischen Hasspredigern, Hetzern und Gewalttätern in der BRD mit der ganzen Härte des deutschen Rechtsstaates zu begegnen. Egal, ob sie schon immer hier lebten oder erst in den letzten Jahren hierher gekommen sind. Bei Demonstrationen anlässlich der Gewalt in Israel und Palästina waren in den vergangenen Tagen auch antisemitische Parolen skandiert worden. Derweil hat Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU laut einer Mitteilung vom Mittwoch drei Vereine verboten, die in der BRD Geld für eine Stiftung der Hezbollah im Libanon gesammelt haben sollen. Das Verbot richtet sich gegen die Vereine Deutsche-Libanesische Familie, Menschen für Menschen und Gib Frieden. Dazu durchsuchte die Polizei am Mittwoch insgesamt 20 Privatwohnungen und Vereinsräume. CDU-Generalsekretär Paul Zemiak erklärte, die Verbotsentscheidung sei auch eine Botschaft an die Feinde Israels. Seehofer habe die Hezbollah im März 2020 mit einem Betätigungsverbot belegt. Hören wir nun die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen wie immer von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesverfassungsgericht weist weitere Eilanträge gegen Corona-Notbremse ab. Dabei gehe es um Kontaktbeschränkungen sowie die Schließung von Schulen, Kultureinrichtungen und Teilen des Einzelhandels, so das Gericht in Karlsruhe. Ob die Vorschriften mit dem Grundgesetz vereinbar sind, müsse im Hauptverfahren geklärt werden. Diplomatische Initiative in Nahost. Bundesaußenminister Maas hat Israel die Solidarität Deutschlands versichert. Bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Ashkenazi betonte Maas, Israel habe das Recht, sich gegen die massiven und inakzeptablen Angriffe aus dem Gazastreifen zu verteidigen. Maas sprach auch mit Staatspräsident Rivlin und Premier Netanyahu. Europaforum des WDR. Erstmals haben sich Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten zusammen einer Fernsehdiskussion gestellt. Annalena Baerbock von den Grünen, Armin Laschet, Kandidat der Union, und Olaf Scholz von der SPD äußerten sich zu den Themen Europa, Klima und Wirtschaftspolitik. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel eine Bilanz ihrer Europapolitik gezogen. Bundespräsident entlässt Giffey. Steinmeier händigte der Bundesfamilienministerin in Berlin die Entlassungsurkunde aus. Zugleich ernannte er Justizministerin Christine Lambrecht zusätzlich zur Familienministerin. Beide Ressorts seien wichtig zur weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie und der Folgen, so Steinmeier. Giffey hatte ihr Amt wegen Plagiatsvorwürfen niedergelegt. Prozess gegen früheren Bundeswehrsoldaten Franco A. Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, aus rechtsextremistischen Motiven Anschläge auf Spitzenpolitiker geplant zu haben. Der Oberleutnant der Bundeswehr habe Sprengstoff und Munition gehortet und sich bei Asylbehörden als syrischer Flüchtling registrieren lassen. Franco A. streitet Anschlagspläne ab. Das Wetter. Morgen im Norden Schauer und Gewitter, im Süden gebietsweise Regen oder Gewitter, sonst häufiger Sonne. Sehr windig, 12 bis 21 Grad. Währenddessen droht Israel mit weiteren Angriffen auf Gaza, Tel Aviv. Während die diplomatischen Bemühungen zwischen Vertretern Israels und der Palästinenser auf der Stelle treten, hat Israels Premier Benjamin Netanyahu mit weitergehenden militärischen Angriffen gedroht. Es gäbe nur zwei Wege, mit der im Gazastreifen regierenden Hamas umzugehen. Entweder man erobert sie, und das ist immer eine mögliche Option, oder man schreckt sie ab, sagte Netanyahu am Mittwoch. Zuvor hatten Israel und die Hamas einen Bericht über eine bevorstehende Waffenruhe dementiert. Isaac al-Rishak, hochrangiger Funktionär der Hamas, teilte mit, es sei bisher noch keine Einigung erzielt oder ein Zeitpunkt für eine Waffenruhe festgelegt worden. Verschiedenen Medien zufolge wies auch Tel Aviv den Bericht zurück. Das palästinensische Gesundheitsministerium bezifferte die Zahl der durch israelische Luftangriffe Getöteten mit mehr als 200. Italien. Das Verfahren gegen Seenotretterin Rakete wurde eingestellt. Rom. In Italien wurde das Verfahren gegen die frühere Kapitänin des zivilen Rettungsschiffes Sea-Watch 3, Carola Rakete, eingestellt. Das entschied ein Gericht in Agrigent auf Sizilien. Wie die Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch berichtete, hatte zuvor auch die Staatsanwaltschaft das Ende der Untersuchung gegen Rakete wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt beantragt. Die deutsche Staatsbürgerin war im Juni 2019 mit dem Schiff und rund 40 aus dem Mittelmeer geretteten Menschen an Bord ohne behördliche Erlaubnis in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa eingefahren. Sie touchierte dabei ein Schiff der italienischen Finanzpolizei. Rakete hatte argumentiert, dass sich die Lage an Bord wegen der tagelangen Blockade vor Italien extrem zugespitzt hatte. Die damalige Kapitänin war nach dem Vorfall zeitweise in Untersuchungshaft gekommen. Die Richterin begründete die Einstellung dem Bericht zufolge damit, dass für Rakete die Notwendigkeit zum Einlaufen in einen Hafen gegeben gewesen sei. Sie habe mit ihrem Vorgehen ihre Pflicht erfüllt, zitierte die Agentur ADN Kronos die Anklagebehörde. Deshalb wurde ihr Tun nicht als Widerstand oder Gewalt gegen ein staatliches Schiff eingestuft. Es ist eine Nachricht der DPA. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM, en Barcelona, Contrabanda. Zum Thema Flüchtlingskrise in Spanien schreibt Frau Carmela Negrete in der Jungen Welt Folgendes. Spanien lässt sich erpressen. Abwehr Flüchtender. Madrid leitet Verfahren gegen Polisario-Chef ein. Während spanische Soldaten am Mittwoch tausende Geflüchtete brutal aus der Exklave Ceuta zurück nach Marokko trieben und Menschen ins Meer stießen, suchte Madrid Rabat zu besänftigen. So bewilligte die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez schon am Dienstag im Schnellverfahren 30 Millionen Euro für die Diktatur im Norden Afrikas, um deren Grenzpolizisten gegen Schutzsuchende weiter aufzurüsten. Am Montag und Dienstag hatte Marokko die Grenzkontrollen zu Ceuta gelockert. Mehr als 8000 Menschen erreichten die spanische Enklave und damit faktisch die Europäische Union. Die Hintergründe für dieses Vorgehen verschwiegen beide Regierungen eine Zeit lang. Seit Mitte April wird der Chef der sahrauischen Befreiungsbewegung Frente Polisario, Brahim Ghali, in einem spanischen Krankenhaus behandelt wegen Covid-19. Da die Frente Polisario für die Unabhängigkeit der früheren spanischen Kolonie Westsahara kämpft, die Marokko seit Jahrzehnten besetzt hält, protestierte Rabat gegen Ghalis Behandlung und ließ die Grenze zu Spanien öffnen. Um seinen Türsteher zur Abwehr Geflüchteter zufriedenzustellen, leitete die spanische Justiz am Dienstagabend zudem ein Verfahren gegen Ghali wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit ein. Die sofortige Abschiebung der Flüchtlinge aus Ceuta ohne Prüfung der Asylgründe begründete Madrid am Mittwoch mit dem spanischen Gesetz sowie einem Urteil des EU-Gerichtshofes vom 13. Februar 2020. Laut Europäischer Menschenrechtskonvention sowie der Charta der Grundrechte der EU sind solche Massenabschiebungen jedoch verboten, da sie individuelle Asylverfahren verhindern. Der sozialdemokratische Regierungschef Sanchez versicherte am Dienstag in einer Ansprache an die Nation, dass die spanische Regierung die Ordnung in Ceuta wiederherstellen werde. Er kritisierte die unzureichende Kontrolle auf der marokkanischen Seite der Grenze und warf Rabat einen Mangel an Respekt gegenüber Spanien und der EU vor. Sanchez klang in seiner Rede ähnlich wie der Chef der faschistischen Partei Vox, Santiago Abascal, der von einer Invasion sprach. Die Menschen, die zum Teil schwimmend in der Enklave ankamen, berichteten gegenüber Medien vor Ort von ihrer Flucht vor Krieg und Elend in Marokko und in anderen afrikanischen Ländern. Washington, USA. Dem Nahostkonflikt. Früher galten die Demokraten als israelfreundlich und nicht die Republikaner. Unter dem Einfluss christlicher Zionisten und linker Antizionisten hat sich das ins Gegenteil verkehrt. Die Amerikanisierung des Nahostkonflikts schreibt etwa die FAZ auf ihrer Homepage. Scheibchenweise ändert Joe Biden seine Rhetorik zum jüngsten Gewaltausbruch im Nahen Osten, heißt es da. Der Bekräftigung des israelischen Rechtes auf Selbstverteidigung zu Beginn des Raketenabschusses durch die Hamas fügt der Präsident nach und nach Bekenntnisse hinzu, die den Leitsatz amerikanischer Außenpolitik in der Region zwar nicht relativieren, aber doch einen größeren Kontext geben sollten. Vorsichtig äußerte Biden nach einem ersten Gespräch mit Benjamin Netanyahu die Hoffnung und Erwartung, dass die Gewalt bald zu Ende komme. Es folgte ein Telefonat mit Mahmoud Abbas, in dem der Präsident seine Unterstützung dafür hervorhob, dass das palästinensische Volk in Würde, Sicherheit, Freiheit und den wirtschaftlichen Möglichkeiten leben kann, die es verdient. Biden, so schreibt die FAZ weiter, ist mit der Situation, in der er sich zurzeit befindet, vertraut. Er hat als Vizepräsident erlebt, wie Barack Obama und Netanyahu sich über Jahre behagten. Und er, der selbst zu den traditionellen Israel-Unterstützern zählt, hat in den vergangenen Jahren mit angesehen, wie die nach links rückenden Demokraten immer weniger bereit waren, Israels Siedlungsaktivitäten in Ostjerusalem und im Westjordanland hinzunehmen und die palästinensischen Interessen hintanzustellen. Biden geriet nun zunehmend unter Druck. Es fing an mit empörten Tweets der üblichen Verdächtigen im Repräsentantenhaus. Doch beschränkte sich die Kritik nicht allein auf die Squad um Alexandria Ocasio-Cortez, AOC. Am Sonntag veröffentlichten 29 demokratische Senatoren ein Statement, in dem sie einen sofortigen Waffenstillstand forderten. Der Linksaußen Bernie Sanders, der als Präsidentschaftsbewerber im vergangenen Jahr über sich sagte, er sei stolz auf seine jüdische Identität, schrieb in einem Gastbeitrag für die New York Times: Niemand stelle das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen, in Frage. Aber warum werde nie gefragt, was die Rechte der Palästinenser seien? Er warf Netanyahu vor, einen rassistischen Nationalismus kultiviert zu haben. Um an der Macht zu bleiben und der Strafverfolgung wegen Korruption zu entgehen, habe er diesen Kräften Legitimität verliehen und an der Regierung beteiligt. Es sei schockierend, dass der Mob, der Palästinenser in Jerusalem angegriffen habe, nun in der Knesset repräsentiert werde. Der Beitrag endete mit den Worten, die den Nahostkonflikt gleichsam amerikanisierten: Palestinian Lives Matter. Die Leben der Palästinenser zählen. Die Stimmung drehte sich. Die Kritik des linken Flügels musste ins Kalkül gezogen werden. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, sagte, nach einer Woche der Feindseligkeiten sei es klar, dass ein Waffenstillstand nötig sei. Und Bob Menendez, der einflussreiche Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses in der Zweiten Kammer, äußerte ebenfalls Sorgen über das militärische Vorgehen Israels. Der Senator zählte zu jenen, die Obamas Iran-Abkommen abgelehnt hatten, weil er Schaden für Israel fürchtete. Die Republikaner nutzten die Lage, um Biden aufzufordern, in seiner Unterstützung für Israel stark zu bleiben. Yeah. keine Panik auf der Titanic. Jetzt trinken wir erstmal einen Rum mit dir. Meine Tage im Nordsee-Dünen-Sand. Bin jahrelang tagtäglich am Deich entlang gerannt. Und Mutter machte jeden Tag und freitags ganz besonders Muschelzeug und Fisch auf den Tisch. Yeah. Yeah. Ja, ich war ja ganz schön und das Klima war gesund. Auch nicht. Eine viel zu heiße Sonne knallt mir ins Gesicht. Nein, das Gelbe ist es auch nicht. Und ich muss so schrecklich schwitzen. Ach, wie gern würde ich mal wieder auf einer Nordseedüne sitzen. Ja, tschüss, Hamburg. Kontrabanda, Niemandsland? Hallo? Was? Sie schon wieder? Ich hab Ihnen doch gesagt, wir wollen Ihre Millionen nicht. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 17. bis zum 24. Mai 2021. Im Niemandsland. Beginnen wir direkt mit einer Umfrage, wie immer durchgeführt von der Cadena SER, dem linken Radiosender, und El Periódico de Catalunya. Die Frage lautete: Sehen Sie die Regierungen jetzt besser vorbereitet, um zukünftige Pandemien zu bekämpfen? Nein, no, 71%. Sie, ja, nur 29%. Die Leute sind also skeptisch oder misstrauisch angesichts der Aktivitäten ihrer Regierung. Thema Volksgesundheit und Pandemie. Das katalanische Gesundheitsamt hat letzte Woche die aktuellen Zahlen zur Impfkampagne gegen Covid-19 veröffentlicht. In dem Bericht heißt es unter anderem: In Katalonien wurden bisher mit einer Dosis geimpft 2.294.659 Personen. Das entspricht 35,1% der Bevölkerung. 1.047.955 haben schon die gesamte Impfbehandlung bekommen. Das heißt, sie wurden zweimal geimpft. Das sind 16% der katalanischen Bevölkerung. Alte Menschen über 80, davon hat man 447.196 geimpft. Bei den 70- bis 79-Jährigen sieht es so aus. 635.292 wurden geimpft. Das sind immerhin 90,7% der gesamten Altersgruppe. Bei den 60- bis 69-Jährigen wurden 837.584 geimpft. Bei den 50- bis 59-Jährigen 1.091.780 und bei den Menschen zwischen 40 und 49 Jahren 1,297 Millionen. Für die Altersgruppe der katalanischen Bevölkerung zwischen 16 und 39 Jahren, das sind 2.248.529 Personen, ist der 1. Juli als Starttag für die Anti-Covid-19-Impfkampagne vorgesehen. Für die Schulen haben die Gesundheitsbehörden für das kommende Schuljahr Folgendes vorgesehen. Es bleibt die Maskenpflicht weitgehend bestehen. Und es wird weitgehend in Kleingruppenblasen gelernt. Das heißt, es gibt ein strenges Abschotten von kleinen Gruppen innerhalb der Schulen. Ziel ist es, laut Gesundheitsministerin Isabel Celaá, dass bis zum 20. August das Ziel einer sogenannten Herdenimmunität erreicht ist. Doch sei man sich der globalen Pandemie-Gefahrenlage durchaus bewusst und werde weiterhin absolute Vorsicht walten lassen. Thema Fun City Barcelona. Der ehrgeizige Plan des Rathauses unter Frau Ada Colau, den Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico, das ist der sogenannte PEUAT, das ist der Spezial-Urbanismus-Plan für die touristische Unterbringung für Barcelona von 2017 unbeschadet realisieren zu können, sieht sich immer neuen Hindernissen ausgesetzt. Die Hotellobbybranche und die Geschäftemacher mit Tourismuswohnungen haben beim Tribunal Superior de la Justicia de Catalunya, dem obersten Gerichtshof von Katalonien, verschiedene Rechtsmittel eingelegt, um den PEUAT zu verhindern bzw. zu torpedieren. Oder sogar zu verwässern. Das Ziel des Rathauses war und ist nach wie vor, die vom Massentourismus am heftigsten zerstörten und bedrohten Stadtviertel gegen weitere Invasionen und das weitere Verdrängen der Bevölkerung zu schützen. Hierbei spielt die Lizenzvergabe für Hotels und Tourismuswohnungen eine entscheidende Rolle. Die Lobby hat nun eine Eingabe lanciert, um für entgangene Gewinne Entschädigungssummen kassieren zu können. Weitere Streitpunkte sind das Verbot, ganze Gebäude zu kaufen und in Tourismusunterkünfte zu verwandeln, sowohl bei Hotels als auch bei Apartments. Hier sind es meistens ausländische Investitionsfonds, die mit den Gebäuden spekulieren. Gebiete für den Tourismus zu sperren sei illegal, argumentiert die Lobby seit Jahren. Doch im Rathaus ist man trotz der Zulässigkeit der Eingaben durch den obersten Gerichtshof optimistisch. Den PEUAT über diese Schiene zu knacken, scheint sehr unwahrscheinlich. Frau Janet Sanz, Teniente de Alcalde de Urbanismo, das ist also die zuständige Stadträtin für Urbanismus, erklärte am Donnerstag, der Plan PEUAT behalte seine völlige Gültigkeit, denn das Rathaus hat seine verschiedenen Aspekte im Stadtrat aktualisiert und gegen Versuche, ihn zu verwässern, abgesichert. Dabei rausgekommen sei ein Plan 2.0. Die Justiz stelle, so Frau Sanz, die Gültigkeit des Planes keineswegs in Frage, sondern es gehe lediglich um Nebenaspekte seiner Durchführung. Thema Rathaus und Wohnparadies Barcelona. Frau Bürgermeisterin Ada Colau verkündete am Freitag voller Stolz, dass man in Barcelona einen historischen Höchststand beim Bau von öffentlichem und sozialem Wohnraum erreicht habe. Das Rathaus habe 2.329 Sozialwohnungen gebaut, 80% davon Mietwohnungen, in 34 Gebäuden, die 2024 gänzlich fertiggestellt sein werden. Was Frau Colau nicht erklärte, ist der Zeitpunkt, ab dem dieser Wohnungsbaurekord gemessen wird. Ihre Partei, Barcelona en Comú, übernahm 2016 das Rathaus und erklärte damals, man werde 1.000 Wohnungen pro Jahr bauen, 8.800 bis 2025. Dies über das Instituto Municipal de la Vivienda, das städtische Wohnungsinstitut. Katalanisches Labyrinth 2. Geheimverhandlungen, Marschrouten und Postengerangel. Hinter den Kulissen und vor den Kulissen wird fieberhaft gedrängelt, gedroht, geschoben. Erc und Junts per Cat wissen, dass sie sich gegenüber ihrer Separatistengemeinde der Gläubigen noch mehr Zwist und Streit kaum leisten können. Es geht um ein Modell einer politischen Kultur, die die maximale Herrschaft über ein Territorium anstrebt, nämlich die Ausrufung eines Separatstaates. Um auf dieser Linie bleiben zu können und doch auf alle illegalen und gewalttätigen Mittel zu verzichten, dabei auch die gut bezahlten Posten und Pöstchen in der Generalitat zu erhalten, ist die Quadratur des Kreises, welche die Separatistenführer hinzubekommen versuchen. Linksradikale um die KUP und neoliberale Rechtspopulisten und identitäre Sozialdemokraten, alle reine Katalanen, wollen es versuchen. Eine Regierung einer katalanischen Volksgemeinschaft, die den Mythos vom faschistischen Spanien nährt, das ihnen ihre Rechte nimmt. Große Spieler in diesem Machtpoker sind der identitäre Volksverein ANC, ein privater Kulturverein, der wie eine Sekte geführt wird und die ideologischen Parolen ausgibt, dann der Consell de la República Catalana, der zweite private Verein, der von Waterloo aus unter der Regie des geflüchteten Puigdemont eine Strategie der Konfrontation mit der spanischen Justiz und der spanischen Verfassung und allen spanischen Institutionen sucht, und die Parteien, die vorgeben, weder links noch rechts zu kennen, wenn es um die Frage der nationalistischen Identität geht. Dabei stoßen sie allerdings an jeder Ecke auf die Widersprüche, die sich aus der Negierung der realen Welt und des realen sozialen Aufbaus und Klima ergeben, die in Katalonien des Jahres 2021 herrschen. Bleiben wir in der realen Welt mit den realen Problemen. Wohnhölle Katalonien. Die Mietpreise in Barcelona und Katalonien sind in nur 6 Jahren von 2014 bis 2020 um 36% gestiegen, wie aus dem jüngsten Bericht des CETESC, das ist der Consell de Treball Economic y Social de Catalunya, hervorgeht. Das heißt der Rat für Arbeit, Ökonomie und Soziales. Das ist das Landesamt für Arbeit und Soziales, könnte man so übersetzen. Die durchschnittliche Monatsmiete ist von 678 auf 734 Euro angestiegen. 35% aller im Großraum Barcelona zur Miete lebenden Menschen geben über 40% ihres Einkommens für Miete aus. Nur 2% der katalanischen Haushalte leben in Sozialwohnungen. Ein Anteil, der klar unter dem europäischen Durchschnitt liegt, etwa im Vergleich zu Ländern wie Holland. Thema Saufen und Rumhängen auf Straßen und Plätzen. Wieder räumte die Guardia Urbana auch an diesem Wochenende allein in der Nacht zum Samstag über 7000 sogenannte Feiernde in verschiedenen Botellones genannten Sauffesten. Brennpunkte wie immer: der Arc de Triomphe, Paseo San Juan, El Borne und der Strand. Albert Patier, der für Sicherheit zuständige Stadtrat, Teniente Alcalde de Seguridad, verteidigte am Samstag die Maßnahmen der Stadtpolizei. Die Polizei habe mit besonnenem Einsatz in Pandemiezeiten die großen Menschenansammlungen aufgelöst. Patier zeigte Verständnis für die jungen Leute, die Lust haben, die schönen, freien und großen Räume der Stadt zu genießen. Doch erinnere er alle Bürger daran, dass sie eine Verantwortung für die Gesundheit aller anderen und sich selbst trügen. Die eigene, wie auch die der anderen. Kulturstadt Barcelona. Die Nacht der Museen in Barcelona fand weitgehend am Tag statt. An über 70 Orten konnten die Bürgerinnen und Bürger am vergangenen Samstag Kultur und Architektur genießen. Alle Museen hatten den Tag der offenen Tür ausgerufen. Es ging vom frühen Nachmittag bis um 10 Uhr am Abend, wobei der Reiz der späten Abendstunden dieses Mal leider ausfiel. Ein Museum in der Nacht zu besuchen, bildet seit Jahren eine spezielle Attraktion. Doch wie gesagt, wegen Covid-19, der Pandemie, war das dieses Jahr wieder nicht möglich. Doch immerhin, über 34.000 Besucher und Besucherinnen konnten von 18 bis 22 Uhr die Vielfalt der Museen Barcelonas genießen. Das MACBA war übrigens mit 3.661 Besucherinnen das meistbesuchte Museum. Thema Hass und Diskriminierung. Das sogenannte OCH, das L'Observatori contra l'Homophobia, das Beobachtungsinstitut gegen die Homophobie, hat einen Warnruf an die Öffentlichkeit ausgegeben. LGTB-feindliche Zwischenfälle hätten in Katalonien und Barcelona in nur einem Jahr um über 20% zugenommen. Dies von 2019 auf 2020 gerechnet. Doch allein in diesem Jahr 2021 habe sich die Zahl der Übergriffe noch weiter erhöht. Man führe dies auf das Ansteigen der extremen Rechten in Spanien zurück. 60% aller Fälle von Aggressionen und Beleidigungen richteten sich gegen homosexuelle Männer. 32% der Angriffe finden auf öffentlichen Straßen und Plätzen statt. 16,6% im Internet und 13% in den Wohnräumen der Opfer. Hingegen sind die Fälle von Übergriffen und lesbophobischen Aktionen rückgängig und betrugen nur noch 9% der Fälle. Doch rechne man hier mit einer hohen Dunkelziffer, denn man registriere ja nur die Fälle, die zur Anzeige kommen. 13,3% der Aggressionen richten sich dabei übrigens gegen Transsexuelle. Thema Protestkultur in Barcelona. Der katalanische Kulturverein für Identität, ANC, demonstrierte am Samstag auf der Plaza Sant Jaume für die Volkseinheit aller Independentista-Parteien, um gemeinsam eine Landesregierung in Katalonien zu bilden. Etwa 500 Personen waren gekommen. Die Präsidentin des ANC, Elisenda Palucie, warnte die Parteien ERC und Junts per Cat: Wenn ihr euch nicht einigt, werden wir euch unsere Unterstützung entziehen. Die linksradikale Separatistenpartei CUP hat am gleichen Tag am Born ebenfalls eine Kundgebung abgehalten, wo man von den großen Parteien ERC und Junts per Cat das Gleiche forderte. Sie sollten sich endlich auf eine Regierungskoalition einigen. Es sei nämlich die letzte Gelegenheit. Neuwahlen wären eine Verarschung der Wähler. Laut einer jüngsten Wähleranalyse des von La Vanguardia beauftragten Meinungsforschungsinstituts GAT-3 würden die Sozialisten erneut die Wahlen in Katalonien gewinnen, mit 25,4% der Stimmen und 36 Sitzen, gegenüber ERC mit 22,2% und 35 Sitzen. Die Fußballköniginnen Europas sind frisch gekrönt. Göteborg. Das große Finale in der diesjährigen Champions League haben die Fußballerinnen des FC Barça gegen die Frauen von Chelsea London mit 4:0 für sich entschieden. Alle vier Tore fielen in der ersten Halbzeit. Frau Leupolz schoss in der ersten Minute per Elfmeter das 1:0. Frau Putias erhöhte in der 14. Minute zum 2:0. Das 3:0 erzielte Aitana in der 21. Minute und Frau Hansen machte das 4:0 in der 36. Minute. Es ist das erste Mal, dass eine spanische Fußballfrauenmannschaft den begehrten Europapokal der sogenannten Champions League holt. Und natürlich auch das erste Mal, dass der FC Barça dies tut. Kommen wir noch einmal auf das katalanische Labyrinth zu sprechen. ERC und Junts per Cat haben sich beinahe schon unerwartet auf eine gemeinsame Regierung in Katalonien geeinigt. Dies geschah vom Dienstag auf den Mittwoch. Offensichtlich wären Neuwahlen doch zu negativ auf den Independentismo-Prozess zurückgeschlagen. So will man wenigstens die Kontrolle behalten. Die linksradikale CUP, die ideologischen Kulturvereine Omnium und ANC sowie der Privatverein Consell per la República Catalana haben ERC ein Maximum an Kontrolle abgerungen. Junts per Cat soll erhalten, Achtung, Wirtschafts- und Steuerressort, Außenpolitik, Justiz, Gesundheit, Soziales und Forschung und Lehre. Das heißt die Kontrolle über die Universitäten und das Geld. Damit hat der neoliberale Sektor der Separatistenbewegung die Kontrolle, wie gesagt, über Privatisierungen und die Fördergelder aus den Milliardentöpfen der Europäischen Gemeinschaft. Die sozialdemokratische ERK-Partei soll das Präsidentenamt erhalten, Inneres, also die unbequeme Aufgabe, die Polizei zu leiten, Kultur und andere sogenannte Soft-Ministerien wie Klima, Erziehung, Feminismus und Gleichheit. 14 sogenannte Consellerias, also Ressorts, wird die neue katalanische Landesregierung haben, 7 pro Koalitionspartei. Jetzt ist bis zum 26. Mai Zeit, um die neue Regierung im Parlament zu bestätigen bzw. zu wählen und zu etablieren. Kritik gibt es aus der Opposition jede Menge. Der Wahlsieger Salvador Illa von dem PSC, den katalanischen Sozialisten, sagte, die Koalition zwischen ERC und Junts ist ein Versuch, ihr Scheitern in Katalonien zu wiederholen. Frau Jessica Albiach von En Comú äußerte Folgendes. Aragonés wird ein Präsident sein, der unter Bevormundung steht. Gemeint ist die Kontrolle durch die rechte Ultraseparatistenpartei von Puigdemont. Herr Nacho Martín Blanco, der ist Sprecher von Ciudadanos, sagte, jede Regierung von ERC und Junts wird eine Katastrophe werden. Und der CUP-Mann Xavier Pellicer äußerte, die Stimmen der CUP werden kein Freibrief sein. Zur Erläuterung, die linksradikale CUP wird offiziell nicht in der Regierung vertreten sein, doch ihre Stimmen für die katalanische Koalition zur Verfügung stellen. Warnungen kommen nun aus dem rechten Lager aus Madrid. Wenn Sanchez die Begnadigung der inhaftierten Separatistenführer akzeptieren sollte, dann kann er sich von der Legislaturperiode verabschieden. So ein Sprecher der rechtspopulistischen PP. Und zum Schluss unseres Barcelona-Blogs eine Umfrage, noch einmal. Wie immer durchgeführt von der Radio Cadena Ser und El Periódico. Wer profitiert mehr vom Pakt für eine Koalitionsregierung, ERC oder Junts? 88% sind der Meinung, dass Junts am meisten profitiert. Nur 12% meinen, ERC hätte mehr davon. Alle wissen mittlerweile, dass die Ex-CIO-Leute den Schlüssel zur Kasse bekommen haben, also die Economía und Hacienda. Das Wirtschafts- und Steuerressort. Auch 200 hohe Posten, die sie mit ihren neoliberalen Leuten besetzen können. Dafür haben sie auf ihre Propagandamaschinen zur Konfrontation mit dem spanischen Staat sowie eine einseitige Unabhängigkeitserklärung verzichtet. Niemandsland 91.4 FM in Barcelona. Auf Contrabanda. Ein freies Radio in einer wenig freien Welt. Und tschüss, bis nächste Woche. Niemandsland verabschiedet sich. Agur, adeo, goodbye.